ARD. Volker Ulrich, 8 Tage im Mai, die letzte Woche des Dritten Reiches. Gelesen von Peter Bieringer. Folge 6. 2. Mai 1945. Teilkapitulation der Heeresgruppe C in Italien. Am Abend des 2. Mai 1945 brachte die BBC eine sensationelle Nachricht. Bereits am 29. April hatte die deutsche Heeresgruppe C in Norditalien kapituliert, was erst jetzt bekannt wurde. Rund 600.000 Mann legten die Waffen nieder. Es war die erste Teilkapitulation am Ende des Zweiten Weltkriegs und die einzige, die noch zu Lebzeiten Hitlers, allerdings ohne, dass er davon Kenntnis erlangt hätte, vereinbart worden war. Der britische Premier Winston Churchill unterbrach eine Sitzung des Unterhauses und nannte das Ereignis eine historische Sternstunde. In Washington notierte Kriegsminister Henry Louis Stimson in sein Tagebuch, mit dem spektakulären Ende der Kämpfe in Italien sei ein überwältigendes Beispiel gesetzt, dem hoffentlich bald die Gesamtkapitulation folgen werde. Vorausgegangen waren monatelange komplizierte Geheimverhandlungen. Die entscheidende Initiative war von Himmlers ehemaligem Stabschef Karl Wolff ausgegangen. Seit September 1943 war er zum höchsten SS- und Polizeiführer in Italien ernannt worden. Seit Juli 1944 war er zugleich bevollmächtigter General der deutschen Wehrmacht in Italien, wodurch zusätzlich zu den SS- und Polizeitruppen auch noch Truppenteile der Wehrmacht im rückwärtigen Heeresgebiet unter seine Kontrolle fielen. Damit rückte Wolff neben dem Oberbefehlshaber Südwest, Generalfeldmarschall Albert Kesselring, in eine Schlüsselposition. Als einer der Hauptverantwortlichen für die brutale Bekämpfung der Partisanen in Italien, bei der auch tausende unbeteiligte Zivilisten ums Leben gekommen waren, musste er damit rechnen, nach dem Krieg wegen Kriegsverbrechen angeklagt zu werden. Sein Versuch in den letzten Kriegsmonaten mit den Alliierten Verhandlungen über eine Teilkapitulation der Heeresgruppe C anzuknüpfen, war nicht zuletzt von dem Wunsch diktiert, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Tatsächlich sollte er in den Nürnberger Prozessen als Zeuge aussagen, selbst aber nicht angeklagt werden. Mit Hilfe von italienischen und schweizerischen Mittelsmännern gelang es, einen Kontakt zum Leiter des Berner Büros des amerikanischen Auslandsnachrichtendienstes Alan Dulles herzustellen. Bevor dieser sich bereit erklärte, Wolff zu empfangen, verlangte er als Geste des guten Willens die Freilassung zweier inhaftierter Resistenza-Führer, Ferruccio Parri und Antonio Usmiani. Nachdem beide aus der SS-Haft in die Schweiz gebracht worden waren, traf Wolff am 8. März 1945 zum ersten Mal mit Dulles und dessen Mitarbeiter Gero von Schulze-Gevernitz in Zürich zusammen. Gleich zu Beginn versicherte der SS-General, dass er weder im Auftrag Hitlers noch Himmlers gekommen sei. Dulles wiederum stellte klar, dass eine Fortsetzung der Gespräche nur Sinn ergebe, wenn die Deutschen das Prinzip der bedingungslosen Kapitulation anerkennen würden. Wolff erklärte sich dazu bereit und versprach, den noch zögerlichen Oberbefehlshaber Kesselring zu gewinnen. Offenbar war Dulles von der Persönlichkeit des SS-Generals beeindruckt. Der sei ein Gentleman und gehöre dem moderaten Flügel der SS an, teilte er dem Auslandsnachrichtendienstchef William Donovan mit. Man müsse die Gelegenheit beim Schopfe ergreifen, weil sich dadurch die Chance eröffne, den Krieg in Norditalien rasch zu beenden. Eine entsprechende Empfehlung sandte Donovan nach Washington und Dulles erhielt grünes Licht, die Sondierungen fortzusetzen, die nunmehr unter dem Codenamen Sunrise liefen. Daraufhin begaben sich US-Generalmajor Lyman Lamnitzer, der stellvertretende Stabschef des alliierten Oberbefehlshabers in Italien, Harold Alexander, und der britische Generalmajor Terence Airy, Chef des Nachrichtendienstes im alliierten Hauptquartier, in die Schweiz. Am 19. März fand unter strengster Geheimhaltung das Treffen mit ihnen, Wolff und Dulles, in Ascona am Lago Maggiore statt. Es war überhaupt das erste Mal im Krieg, dass sich Alliierte und deutsche Militärs am Verhandlungstisch gegenüber saßen. Wolff habe keinen Versuch gemacht, zu feilschen, berichtete Dulles, sondern erklärt, dass er mit dem Unternehmen stehe oder falle. Anhand einer Karte legte er seinen Gesprächspartnern dar, wie er sich die Details der Kriegsbeendigung unter seinem Kommando vorstellte. So schien der Abschluss der Kapitulation an der Italienfront bereits nahe bevorzustehen, doch dann taten sich unerwartete Schwierigkeiten auf. Am 11. März war Kesselring von Hitler aus Italien abberufen und zum Oberbefehlshaber West ernannt worden. Sein Nachfolger, Generaloberst Heinrich von Vietinghoff-Scheel, traf erst Ende März in Italien ein und es war noch völlig offen, wie er sich zu den Kapitulationsplänen verhalten würde. Überdies hatte die SS-Führung in Berlin Wind bekommen von Wolffs Reisen in die Schweiz. Am 17. April befahl Himmler, der sich zu dieser Zeit im SS-Lazarett in Hohenlüchen nördlich von Berlin aufhielt, Wolff zu sich und machte ihm Vorwürfe wegen seines Alleingangs. Offenbar gelang es Wolff nur mit Mühe, den Reichsführer SS davon zu überzeugen, dass seine Kontakte mit Dulles keineswegs dem Ziel einer Kapitulation der Heeresgruppe C dienten. Am 18. April musste Wolff sich auch vor Hitler verantworten. Der Diktator rügte die Eigenmächtigkeit des SS-Generals und wies wie immer jeden Gedanken an Kapitulation zurück. Allerdings erlaubte er Wolff, die Gespräche mit Dulles fortzusetzen, weil er darin ein Mittel sah, Zwietracht im Lager der Alliierten zu sehen. Noch 2 Monate, erklärte er, dann wird der Bruch zwischen Angelsachsen und Russen kommen und dann werde ich mich demjenigen anschließen, der als Erster an mich herantritt. Welcher ist mir gleich? Tatsächlich führten die Geheimgespräche in der Schweiz nicht zu einem Bruch der alliierten Kriegskoalition, wohl aber zu einer schweren Vertrauenskrise zwischen der Sowjetunion und ihren westlichen Bündnispartnern. Stalin witterte ein amerikanisch-britisches Komplott mit den Deutschen und protestierte in einem geharnischten Telegramm an den amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt vom 3. April dagegen, dass die Westmächte hinter seinem Rücken mit dem Kriegsgegner verhandelten. Faktisch hätten die Deutschen an der Westfront den Krieg eingestellt, während sie ihn gleichzeitig mit voller Kraft gegen die Sowjetunion fortsetzten. Roosevelt, der über die Vorwürfe sichtlich erzürnt war, versuchte zu beschwichtigen. Es hätten keine direkten Verhandlungen, sondern nur unverbindliche Gespräche stattgefunden, denen keinerlei politische Bedeutung beizumessen sei. Immerhin war man in Washington und London über die harte Reaktion Stalins so beunruhigt, dass man beschloss, die Sondierungen in der Schweiz abzubrechen. Nach dem plötzlichen Tod Roosevelts am 12. April kam Churchill mit dessen Nachfolger Harry S. Truman überein, im Hinblick auf mögliche Verwicklungen mit der Sowjetunion, Dulles alle weiteren Kontakte mit den deutschen Unterhändlern zu untersagen. Inzwischen hatte Wolff den neuen Oberbefehlshaber Südwest von Vietinghoff für den Plan einer vorzeitigen Kapitulation der Heeresgruppe C gewinnen können. Am 23. April wurde der endgültige Beschluss gefasst. Wolff und Oberstleutnant Viktor von Schweinitz, als Bevollmächtigter Vietinghoffs, machten sich auf den Weg nach Luzern. Dulles weigerte sich zunächst, mit ihnen zusammenzutreffen, da ihm Washington eine weitere Fühlungnahme untersagt habe. Doch nachdem der Schweizer Vermittler Weibel ihm mitgeteilt hatte, dass die deutschen Abgesandten umfangreiche Vollmachten für eine Kapitulation der Italienarmee mitgebracht hatten, wandte sich Dulles an Feldmarschall Alexander und erreichte eine Aufhebung des am 20. April erlassenen Kontaktverbots. Am 27. April ging die Nachricht ein, dass die deutschen Unterhändler von Schweinitz und SS-Sturmbannführer Eugen Wenner als bevollmächtigter Vertreter Wolffs im alliierten Hauptquartier in Caserta erwartet würden. Am nächsten Tag flogen beide nach Süditalien ab und am 29. April setzten sie gemeinsam mit dem Stabschef Alexanders, General William Morgan, ihre Unterschrift unter die Kapitulationsurkunde. Der Unterzeichnung wohnten auch 2 sowjetische Generalstabsoffiziere bei. Vor Beginn der Zeremonie waren die Tintenfässer und Federhalter auf dem Tisch sorgfältig geordnet worden, erinnerte sich Gero von Schulze-Gevernitz. Einige Reporter, die bereits ein Auge auf die Federhalter geworfen hatten, die Erinnerungsstücke von historischem Wert hätten werden können, waren sichtlich enttäuscht, als ein anderer Souvenirjäger, einer der jungen Offiziere des Protokolls dieser Zusammenkunft, den Deutschen seinen eigenen Federhalter zur Unterschrift reichte. Es war 14.17 Uhr, als General Morgan die Zeremonie beendete. Die Deutschen wurden aus dem Raum geleitet, die Scheinwerfer erloschen. Plötzlich war es dunkel und öde wie auf einer Bühne nach der Vorstellung. Doch noch gab es auf deutscher Seite Widerstände gegen ein Inkrafttreten der Kapitulation. Der Gauleiter von Tirol zog seine Zustimmung zurück und unterrichtete Kesselring in einem Telefongespräch über die von Wolff und Vietinghoff eingeleiteten Schritte. Der Generalfeldmarschall zeigte sich entrüstet. In einem mehrstündigen Telefongespräch gelang es Wolf in der Nacht vom 1. auf den 2. Mai schließlich, auch Kesselring die Zustimmung zur Kapitulation der Heeresgruppe C abzuringen. In einem Fernschreiben an Großadmiral Dönitz vom 2. Mai übernahm Kesselring die Verantwortung für die Waffenstreckung in Italien, die ohne sein Wissen und ohne seine Billigung erfolgt sei. Er sei sich bewusst, dass sie schwerste Erschütterungen für die gesamte deutsche Front mit sich bringen könne. Andererseits aber werde dadurch die Möglichkeit eröffnet, auf gleicher Basis zu Teilkapitulationen der im Westen stehenden Heeresgruppen zu gelangen, während der Kampf gegen den Bolschewismus in keiner Weise geschmälert wird, vielmehr verstärkt werden kann. Damit knüpfte Kesselring an das an, was Dönitz in seiner Rundfunkansprache und seinem Tagesbefehl an die Wehrmacht am Abend des 1. Mai verkündet hatte. Möglichst rasche Einstellung der Kampfhandlungen im Westen bei gleichzeitiger Fortsetzung des Kampfes gegen den Bolschewismus. Nach anfänglichen Bedenken hinsichtlich möglicher Rückwirkungen auf die Disziplin der Truppen an anderen Fronten billigte auch der Großadmiral das eigenmächtige Handeln Vietinghoffs, weil er einsah, dass es sich in sein Konzept zur Kriegsbeendigung einfügte. Die militärische Lage Deutschlands. Am Vormittag des 2. Mai um 10.30 Uhr bat Dönitz Schwerin von Krosigk, dem er gerade das Amt des Außenministers angetragen hatte, und seinen ebenfalls frisch ernannten Kanzleichef Paul Wegener zu einer grundsätzlichen Aussprache in die Plöner Baracke, seinen provisorischen Regierungssitz. Man begann mit einer Tour d'horizon über die Situation auf den Kriegsschauplätzen. Zusammenhängende Fronten existierten nicht mehr. Die noch von der Wehrmacht verteidigten Räume schrumpften ständig zusammen. In Ostpreußen befanden sich noch die Halbinsel Kurland und ein schmaler Küstenstreifen an der Weichselmündung in deutscher Hand. In Kurland hielt eine Heeresgruppe immer noch stand. Das Ende war abzusehen, weil sie nicht mehr mit Munition und Treibstoff versorgt werden konnte. Wie ein dumpfes Grollen des endgültigen Einsturzes kündigt sich der Zusammenbruch an. Aber noch gehen die Arbeit und der Dienst weiter. Bunker werden gebaut, als ob nichts bevorstünde, hielt ein in Windau stationierter Soldat in seinem Tagebuch fest. In Vorpommern und Mecklenburg befand sich die Heeresgruppe Weichsel in voller Auflösung. Die südlich davon stehenden Reste der 9. Armee unter General Busse und der 12. Armee unter General Wenck suchten sich der Umklammerung zu entziehen und über die Elbe nach Westen durchzuschlagen. In Nordwestdeutschland waren Ostfriesland und Schleswig-Holstein noch nicht besetzt, doch britische Truppen hatten bereits bei Lauenburg einen Brückenkopf über die Elbe gebildet und waren im Begriff, nach Norden vorzustoßen. In Oberitalien hatte die Heeresgruppe C kapituliert. Dadurch war die Position der nördlich anschließenden Heeresgruppe G unter General Schulz unhaltbar geworden. Der größte Teil der österreichischen Gebiete, der Ostmark, wurde von der Heeresgruppe Süd verteidigt. Noch hielt auch die Stellung der Heeresgruppe Mitte im Protektorat Böhmen und Mähren, während sich die auf dem Balkan stationierte Heeresgruppe E in vollem Rückzug befand. Ein großer Teil der Niederlande sowie Dänemark und Norwegen waren noch von deutschen Truppen besetzt, ebenso einige Außenposten wie die Häfen an der Biskaya, Dünkirchen und die Kanalinseln. Die militärische Lage ist hoffnungslos, stellte das von Dönitz persönlichem Adjutanten Walter Lüdde-Neurath geführte Protokoll fest. Eine bedingungslose Gesamtkapitulation lehnte der Großadmiral aber nach wie vor ab, weil damit schlagartig Millionen deutscher Soldaten und Zivilisten dem Russen ausgeliefert würden. Ziel müsse daher eine Kapitulation nur vor dem Westen sein. Da sie aber infolge der politischen Absprachen der Alliierten untereinander auf offiziellem Wege durch die obersten Instanzen nicht zu erreichen sei, müsse versucht werden, sie durch Teilaktionen, etwa auf der Basis der Heeresgruppen, in die Wege zu leiten. Im Osten sollte der Kampf mit allen Mitteln fortgesetzt werden, um möglichst viel deutsche Menschen vor der Vernichtung durch den Bolschewismus zu retten. In einer Rundfunkansprache vom selben Tag wandte sich Schwerin von Krosigk an die deutsche Öffentlichkeit. Darin war gleich zu Beginn von einem eisernen Vorhang die Rede, der mit dem Vormarsch der Roten Armee immer näher rücke und hinter dem, den Augen der Welt entzogen, das Werk der Vernichtung der in die Gewalt der Bolschewisten gefallenen Menschen vor sich geht. Damit griff der neue Außenminister eine Formulierung auf, die bereits Propagandaminister Goebbels in einem Leitartikel in der Wochenzeitung Das Reich vom Februar 1945 als Reaktion auf die Konferenz von Jalta verwendet hatte. Im Falle einer deutschen Kapitulation würde sich vor dem von der Sowjetunion besetzten Territorium sofort ein eiserner Vorhang heruntersenken, hinter dem dann die Massenabschlachtung der Völker begänne. Am 12. Mai 1945, nur wenige Tage nach der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht, sollte auch Churchill in einem Telegramm an Präsident Truman das Schlagwort aufnehmen. »An iron curtain is drawn down upon the front. We do not know what is going on behind.« Keinen einzigen Gedanken verschwendete Schwerin von Krosigk auf die Verbrechen, die SS und Wehrmacht in den besetzten Gebieten Polens und der Sowjetunion, aber auch in Griechenland, auf dem Balkan, in Italien und anderen Ländern begangen hatten. Stattdessen wurden die Deutschen wortreich als die eigentlichen Leidtragenden des Krieges hingestellt. »Wir Deutschen haben von allen Völkern der Erde am stärksten erlebt, was der Krieg schon jetzt in seiner Vernichtung aller Kultur bedeutet hat. Unsere Städte sind zerstört, unsere Kulturdenkmäler in Dresden und Nürnberg, in Köln und Bayreuth und anderen weltbekannten Städten deutschen Geistesschaffens liegen in Trümmern. Unsere Dome sind Opfer der Bomben geworden. Hunderttausende von Frauen und Kindern sind von der Kriegsfurie dahingerafft, während Millionen deutscher Männer und Jünglinge an den Fronten gefallen sind.« Am Nachmittag des 2. Mai wurde in Plön bekannt, dass Feldmarschall Bernard Law Montgomerys 21. Armee aus dem Brückenkopf bei Lauenburg zum Angriff angetreten und bereits bis Lübeck vorgedrungen war. Gleichzeitig waren amerikanische Verbände südlich davon über die Elbe gesetzt und hatten, ohne noch auf nennenswerten Widerstand zu stoßen, die Ostsee bei Wismar erreicht. Damit ist das Tor, das als letztes den Abfluss deutscher Menschen aus dem Mecklenburger und Pommernraum in den eigenen Machtbereich ermöglichte, verschlossen, hieß es im Protokoll der Lagebesprechung, die um 16 Uhr stattfand. Daraus zogen Dönitz und seine Berater zwei Konsequenzen. Zum einen beschlossen sie, ihr Hauptquartier nach Flensburg zu verlegen, da englische Panzer Plön von Lübeck aus in einer knappen Stunde erreichen konnten. Zum anderen sollte der bereits am Vormittag erörterte Plan umgesetzt werden, mit Montgomery Verhandlungen über eine Teilkapitulation im nordwestlichen Raum aufzunehmen. Viktor Klemperer in Unterbernbach. Erste Begegnung mit den Amerikanern. Schauderhafte Kälte, Schnee auf Feldern und Dächern, weiteres Schneien. Dies und der ständig fehlende Strom machen das Leben mehr als ungemütlich. Dennoch dominiert das Gefühl des Gerettetseins. Das notierte Viktor Klemperer am Morgen des 2. Mai 1945 in einer kleinen Dachstube in Unterbernbach, wo er mit seiner Frau Unterschlupf gefunden hatte. Der 1881 geborene Professor für Romanistik an der Technischen Hochschule Dresden war wie alle seine jüdischen Kollegen nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten von seinem Lehrstuhl vertrieben und Schritt für Schritt in die gesellschaftliche Isolierung gezwungen worden. Im Mai 1940 hatten seine Frau und er ihr Haus in Dresden-Dölzschen aufgeben und in eines der Judenhäuser ziehen müssen, wo sie mit ihren Leidensgenossen im täglichen Wechsel zwischen Hoffen und Bangen, in ständiger Furcht vor Razzien und Deportationen, die Kriegsjahre verbrachten. Dass Klemperer überlebte, verdankte er einem einzigen Umstand. Seit 1906 war er mit einer Nichtjüdin, der Pianistin Eva Schlemmer, verheiratet, gehörte also der Gruppe der sogenannten Mischehen an, die nicht deportiert wurden. Auch in der Situation äußerster Bedrängnis hielt seine Frau zu ihm, und sie war es auch, die das Risiko auf sich nahm, seine Tagebuchaufzeichnungen in regelmäßigen Abständen aus dem Haus zu schaffen, zu einer befreundeten Ärztin nach Pirna, wo sie in einem Koffer aufbewahrt wurden und unentdeckt blieben. Erst 1995 wurden die Tagebücher veröffentlicht. So eindringlich wie kein zweites Dokument bezeugen sie das Schicksal der Juden in Deutschland zwischen 1933 und 1945, von ihrer Entrechtung und gesellschaftlichen Ausgrenzung bis hin zu Deportation und Vernichtung. Am 13. und 14. Februar 1945 war das bislang verschonte Dresden durch alliierte Bombenangriffe schwer zerstört worden. Rund 25.000 Menschen fanden den Tod. Für die Klemperers bedeutete das Inferno die Rettung. Im allgemeinen Chaos entschlossen sie sich zur Flucht. Er trennte den gelben Stern von seinem Mantel ab und es begann eine wahre Odyssee, die sie schließlich am 12. April ins bayerische Dorf Unterbernbach bei Eichach führte. Auf ihrem Weg dorthin erlebte das Ehepaar, wie sich die Menschen vom Nationalsozialismus und seinem Führer, dem sie so lange gläubig angehangen hatten, abwandten. Der Endsiegoptimismus sei so gut wie ganz verstummt und überall sei der Stoßseufzer zu vernehmen, wenn die Amerikaner nur schnell kommen, registrierte Viktor Klemperer bei einem Zwischenaufenthalt in München Anfang April. Auch in Pfaffenhofen grüßte man nicht mehr mit Heil Hitler. Alle Welt sagte schon in München, Grüß Gott und auf Wiedersehen. Ende April 1945, noch vor Eintreffen der Amerikaner, ließ der Bürgermeister von Unterbernbach und Ortsbauernführer Flamensbeck, bei dem Klemperers zunächst unterkamen und verpflegt wurden, das über dem Giebel des Amtshauses angebrachte Hakenkreuz entfernen. So geschah es auch andernorts im untergehenden Dritten Reich. Überall verschwanden Hitlerporträts aus Amtsstuben und Privatwohnungen, wurden Ausgaben von Mein Kampf aus den Bücherschränken entfernt und Uniformen, Parteiabzeichen und Hakenkreuzfahnen verbrannt. Wie weit wird nun der Mantel nach dem Wind gedreht? Wie weit darf man trauen? Fragte sich Viktor Klemperer am 1. Mai. Jetzt ist jeder hier immer Feind der Partei gewesen. Aber wenn sie es wirklich immer gewesen wären. Und einige Tage später hielt er fest, es werde ihm immer rätselhafter, wie sich Hitler habe durchsetzen können. Hier tut man jetzt manchmal so, zum Beispiel bei Flamensbeck, als sei die Hitlerei im Wesentlichen eine preußisch-militaristische, unkatholische, unbayerische Sache gewesen. Dabei war doch München, wie sich Klemperer in Erinnerung rief, der Ort gewesen, von dem die nationalsozialistische Bewegung ihren Ausgang genommen und Hitler seine ersten Triumphe gefeiert hatte. Am Nachmittag des 2. Mai wanderte Klemperer in das 4 Kilometer von Unterbernbach entfernte Kübach, um einige Besorgungen zu erledigen. Auf dem Kirchplatz begegnete er zum ersten Mal Amerikanern, die zu einer Reparaturkolonne gehörten. Schwarze, in undefinierbar grau-grün-erdfarbenen Jacken und Hosen, alle den Stahlhelm auf den Kopf gestülpt, hantierten und wimmelten, Dorfkinder standen dicht dabei und dazwischen. Später sah ich auch einzelne blonde Soldaten, in dunklen Lederjacken, Revolver umgeschnallt, Gewehr am Riemen über die Schulter gehängt. Von einer jungen Deutschen erfuhr er, dass die Soldaten die Läden leergeräumt, sich sonst aber durchaus anständig verhalten hätten. »Die Schwarzen auch?« fragte Klemperer. »Die sahen noch freundlicher als die anderen. Da sei gar nichts zu fürchten.« Zwei ältere Damen, mit denen er ins Gespräch kam, bestätigten den Eindruck. »Was man von der Grausamkeit dieser Feinde gesagt habe, das seien alles nur Sprüch gewesen. Das war nur Hetz.« Klemperer kommentierte, »Welche Volksaufklärung!« Ähnliche Erfahrungen bei der ersten Begegnung mit den Amerikanern werden von vielen anderen Zeitgenossen bezeugt. Das von Goebbels Propaganda ausgemalte Schreckensszenario, demzufolge es auch die jüdische Plutokratie des Westens auf die Vernichtung des deutschen Volkes abgesehen habe, hatte offensichtlich bei vielen Deutschen nicht verfangen. Und wer es dennoch für bare Münze genommen hatte, der wurde durch die Wirklichkeit rasch eines Besseren belehrt. Ursula von Kardorff, die den Einmarsch der Amerikaner Ende April 1945 im schwäbischen Dorf Jettingen erlebte, notierte, »Die amerikanischen Soldaten sind freundlich. Ab und zu lugen einige bei uns über den Zaun. Wir unterhalten uns gern mit ihnen. Sie bringen Schokolade mit und wir sprechen, in sagenhaft schlechtem Englisch, so sachlich wie möglich über Politik.«